Als allererstes im Leben kommt der erste Atemzug als allerschwerstes Hindernis noch vor dem ersten Finish ist. So viel ist gewiss nach der Devise Vogel friss oder sterb. Das Leben ist ja derb, manchmal zuckersüß, manchmal herb und schroff wie Gerb und Bitterstoffe. Ich hoffe nach langem Kampf im Ungewissen, dass ich meine Flagge in goldener Zukunft hissen kann. Irgendwann, ich formuliere es klarer, ich suche nach Antworten auf Fragen, die sind elementarer Natur. Was bin ich außerhalb von Raum und Zeit, dem Gültigkeitsbereich meiner Armatur? Was ist der Grund für die Tortur, für die Hürden und Bürden des Lebens? Bisher suchte ich vergebens Gremlins in meinem Hund verwebens, zu einem stumpfen, plumpen, klumpen, wie nach tausend Humpen, schlechte mal die große Fusel, in meinem Kopf der Dusel. Was war das allererste? Diese Frage zu beantworten, ist wohl das allerschwerste. Als allererstes müssen wir was klarstellen, wir sind Rebellen und keine Eintagsfliegen, die um die Scheiße kreisen und meinen, sie müssten sich was beweisen. Typen, stehen wir eher kritisch gegenüber der Gesellschaft, die aus Scheiße Geld schafft. Aber wir haben Energie und Kraft, Urteil nicht bald bedacht, wenn nur die Tatsache das Ding festmacht. Also gebracht. Nein, gib 5, hau rein. 5P steht hier und alle hauen rein, der Corner kennt, lässt hier die Sonne scheinen. Weil wir reichlich Gedanken an den Mann bringen durch Freestyle, Hip-Hop Lifestyle, uns nicht beeilen, sondern bei Tracks das ruhig angehen lassen, daher nichts anbrennen lassen, denn Hektik und Stress ist für uns ein Fremdwort, das in unserem Vokabular nicht vorkommt, deshalb B-Kont als Protagonisten uns mit unseren Texten in Szene setzen. Als allererstes. Als allererstes. Als allererstes. Als allererstes war Corner Camp nicht eine Crew von vielen, sondern eine Operation mit vielen Zielen. Unterbinden unsere Flows mit vielen Stilen, statt zu viele Zahlen zu zählen. Flammen wir wie Infernos, überschwemmen dich wie Pornos mit dem und jetzt in Live-Shows. Katapultiere ich meinen Reimstoß ins Universum Beatland. Corner Camp, mein Versteck, strategisch vorgehen wie Battletech. Immer auf der Reise mit Weed und Mikros im Gepäck. Entdeckt den Shit, den ich verkünde, LKP als die Sünde. Jetzt in aller Munde, einschlägig wie ein Meteor. Ich gehöre vielleicht nicht zu den Leuten der ersten Garde, trotzdem weiß ich, was wahr ist und was Maskerade. Also nennt mich nicht toll, denn nur die Einstellung zählt und ich bleibe poptreu, auch wenn's dich quält. Bin vor Jahren eingetreten und wurde gebeten, meinen Senf dazu zu geben. Und ich frage mich jetzt nur noch, ey, was geht denn? Doch letztendlich war's für mich selbstverständlich, meine Skin zu kicken und ich eine Reise zu schicken. Denn als Rapper auf dieser Welt ist man auf sich allein gestellt. Rappe nicht für Geld, Respekt ist, was zählt, denn das ist meine Manier, wenn ich philosophiere mit meinen Hausern hier im Eckernrevier. Ich nehme keine Atempause, denn ich bin solide. Lernte mein Können in der Corner Camp Talentschmiede. Worauf es ankommt im Leben, hab ich längst kapiert. Denn ich habe 6 Semester auf Autonismus studiert. Als allererstes. Als allererstes. Als allererstes. Als allererstes mal draußen hier auf dem Westpark Sampler, direkt aus Rating Center, die Corner Camp Representer. Linguale Kunstprotagonisten, die abseits der Pisten hocken, den Pristen frissen, Egoisten nichts entlocken. Ständig versoffen im Proberaum rocken, euch die Socken ausziehen. Mein Fazit kauf ich, den Tonträger, den wir rausbringen, also lauf ich. Nee, den kriegst du nur beim Pep dieser Verpackung wie von Christo. Burn fuck Gott, Tequila und das ist so, weil jeder Text wächst wie Handsam. Langsam am Anfang, doch es kommt aufs Resultat an. Wie Tee und Kaffee, erst gezogen, dann gesetzt. Verpacken wir Gedanken, Flash Flows Next in Raps. Und falls sich jemand überschätzt, sollte er verletzt sein. Jetzt mal ehrlich, hier kommt nicht jeder mit dem Text rein. Wenn er nicht flow, ist das erbärmlich, wie die Charts. Wir nehmen davon Abstand, machen Urlaub im Harz.